like the devil's eyes, staring straight into me. Die Wände hoch, abwärts. Diese Sendung hier und jetzt eine Art Feiertagsausgabe, wenn auch zugegebenermaßen leicht verspätet. Wortkarg, das soll sie sein. Ja, so stelle ich sie mir vor. Ich mag diese Tage einfach nicht. Wenn es wenigstens tagsüber wie aus Kübeln gegossen hätte. Früher konntest du die Uhr danach stellen. Es goss tatsächlich wie aus Kübeln. An Allerheiligen und am Buß- und Betag sowieso. Ich wäre dann am liebsten die Wände hochgegangen. Ein ums andere Mal. Ein aussichtsloses Unterfangen. An Feiertagen gab es ständig Streit. Mal mit meinem Vater, mal mit mir selber. Ich hatte einen Kater. Deshalb ging ich zumeist, wenn der Himmel gerade einmal kurz aufriss, rüber zum Kiosk. Orderte Dosenbier und dazu ein oder zwei Jerry-Cotton-Hefte. Irgendwann machte der Inhaber seine Bude allerdings dicht und verschwand spurlos. Der Supermarkt direkt in der Nähe war an Feiertagen selbstredend geschlossen und führte überdies auch lediglich Julia-Hefte. Was also tun? Musik? An solchen Tagen? No way, keine Chance. Zu schnell, zu kurz, zu lang, zu langsam, zu öde. Daran hat sich im Grunde nie etwas geändert. Wer oder was auch immer mir heute etwa im Laufe des Tages musikalisch in die Hände kam, der oder die hatte keine Chance. Selbst Noel Gallagher nicht. Mit diesem ganzen Oasis-Scheiß bin ich durch, grummelte ich und scherte alles, was auf den Namen Gallagher hört, kurzerhand über einen Kamm und anschließend zum Teufel. die Wände hoch, abwärts. Noch im Sommer hatte ich jemanden getroffen, der damals bereits Kenntnis hatte vom kompletten Soloalbum Noel Gallaghers. Offiziell erschienen erst später, Mitte Oktober, also vor kurzem. Der Kerl war heillos betrunken, ließ es sich aber nicht nehmen, auf einen Gartentisch zu klettern, um von dort aus eine mit zahllosen F-Wörtern gespickte Lobrede auf eben dieses Album zu halten. Fuck, ich mag solche Auftritte, ganz ehrlich. Und dieser hier war verdammt glaubhaft. Selbst die Freundin des betreffenden Redners, eine bezaubernde Frau namens Sissy, starrte ihren Partner ganz verblüfft und mit glänzenden Augen an. So habe ich ihn ja noch gar nicht erlebt, mochte sie wohl denken. Und insgeheim schien sie den Entschluss zu fassen, ihn von nun an nur noch mehr zu lieben. Ich weiß, das so Beschriebene könnte so oder so ähnlich auch in einem Julia-Roman stehen. Aber bei allen Heiligen, es war so. Gelegentlich nämlich tauge ich durchaus zum halbwegs guten Beobachter. Es darf halt nur gerade kein Feiertag sein. Da geht in aller Regel gar nichts. Vielleicht sollte ich es an solchen Tagen mal mit klassischer Musik versuchen. Wuchtige Streicherklänge, meinetwegen auch grazil, euphorisch, sentimental, ganz egal. Wobei Noel Gallagher mit Streichern weiß Gott nicht geizt, gerade zu Beginn. Aber das haut mich nicht um, heute nicht. An einem Tag wie heute klingt das, als würde irgendeine drittklassige Kirmesband sich an Songs von Procol Harum oder den Moody Blues versuchen. Es berührt nicht. Es klingt merkwürdig konstruiert, manieriert, mariniert, banal. Egal. die Wände hoch. Abwärts. Ach, könnte ich doch die Wand hochgehen. Doch welche nur? Vielleicht die hier? Die hier, mit dem großen Bild des verstorbenen Big Mark. Dieser Big Mark, der wog zu Lebzeiten locker 200 Kilo. Trotzdem, sein Bild immerhin könnte selbst ein Kind mühelos abhängen. Und dann hoch, hoch die Wand. Letztens erzählte mir jemand, er habe auf der Seite eines Freundes innerhalb einer Online-Community dessen Todesanzeige gesehen und das zunächst für einen üblen Scherz gehalten. Doch es stellte sich heraus, der Mann war tatsächlich gestorben. Und ein ganz offensichtlich anderer hatte das auf der Seite des Verstorbenen kommuniziert. Ängstlich erkundigte sich eine Zeugin des Gesprächs, was eigentlich im Todesfall mit den entsprechenden Mitgliedern eines solchen Netzwerks geschehe. Ich wusste darauf offen gestanden keine Antwort. Jemand sagte, die uns gegebene Zeit sei endlich. Und wieder ein anderer fragte mich nach meinem derzeitigen Lieblingsalbum. Ich war ob dieser Frage ziemlich erleichtert. Küchenphilosophische Gespräche nämlich über die Endlichkeit der uns gegebenen Zeit hasse ich wie die Pest. Auch da würde ich am liebsten jeweils die Wand hochgehen. Das freilich ließ sich hübsch bleiben und sagte stattdessen abwärts. Abwärts? Der Fragesteller schaute mich an, als hätte ich soeben Wattenscheid 09 als kommenden deutschen Meister getippt. Was hast du denn noch mit Punkrock zu tun, schnaubte er nun. Nicht sonderlich viel, sagte ich. Mir reicht abwärts. Und die andere Zeit des Tages vertrödle ich mit George Fitzgerald. Von mir aus könnte die ganze Welt aus Tracks von George Fitzgerald bestehen. Weißt du, mit der Zeit wirst du genügsam, junger Freund, sagte ich und blickte ihm tief in die Augen. Noch Fragen? Musik von George Fitzgerald. Hände hoch und jetzt die Wände hoch. Abwärts. Die Wände hoch, abwärts. Abwärts war schon immer meine erklärte deutsche Lieblings-Punkband. Sie ist es noch. Dieses Band der Zuneigung währt bereits Jahrzehnte. Ein Band gegenseitiger Zuneigung. Ich glaube tatsächlich, der Kopf und Sänger der Band, Frank Ziegert, mag auch mich. Wenn wir uns gelegentlich mal eher zufällig über den Weg liefen in all den Jahren, grüßte er mich zumindest. Und allein das empfand ich immer als eine Form von, nun ja, Zuneigung. Ziegert ist abgesehen von solch eher knappen Gesten nun einmal eher wortkarg. So zumindest habe ich ihn meinerseits stets erlebt. Eine Ausnahme freilich gab es. Während eines Interviews bestieg er plötzlich den Tisch im Raum und begann, sich einen Kotelettknochen gerade so wie ein Mikrofon vor den Mund zu halten. Dann ahmte er die Ansagen pudelhaariger Hardrock-Musiker nach. Gekonter habe ich diese wahrhaftigen Trottel bei keiner anderen Gelegenheit der Lächerlichkeit preisgegeben gesehen. Ziegert und sein Spott, seine Verhöhnung der Dummen und der Tumpen, der ganzen Verarsche des Blendwerks hierzulande, auch ohne Wort für Wort an seinen Lippen zu hängen oder in Textblättern mitzulesen. Es reichte schon, dem Klang allein seiner Worte zu lauschen, der ganzen Verachtung, die darin mitschwang, dass er sich die Welt oft genug schön getrunken hat. Ein offenes Geheimnis. Man sah es ihm, bitte wörtlich nehmen, ja auch an der Nase an. An der Nase vorzugsweise. Dieser roten Frank-Ziegert-Nase. Oha, zum Glück ist dies kein Nachruf, Gott bewahre. Das neue Album, soeben erschienen, heißt Europa Safe. Der Titel Traumhochzeit, gerade gehört, beschäftigt sich genau damit, mit einer dieser zumeist im Adel angesiedelten vermeintlichen Traumhochzeiten. Das Lied erzählt, was die TV-Stationen während ihrer Live-Übertragungen so gemeinhin zeigen. Blumenmeer, Ovationen, Lächeln und so weiter. Ziegert schließt das Lied mit den Zeilen: Doch trotz allem Glück und Geld, es gibt auch Unbill auf der Welt. Drum lasst uns denken, froh vereint, auch an das Böse unserer Zeit. Zitat Ende. Ich wüsste nicht, wo jemals Frank Ziegert einem seiner Songs eine derart banale Wendung gegeben hat wie hier. Und überhaupt, dieses Album Europa Safe ist das definitiv schlechteste Abwärtsalbum aller Zeiten. Doch Gemach, diese Sendung hier ist noch nicht am Ende. Yeah. trust anybody. So baby, come with me and let's just make a body. Between us, I need you to see me. Girl, I've been waiting. Please don't leave me needed. When you go, I will always be there. Oh. Wirklich, zum Ende hochgehen. Abwärts und das Album Europa Safe. Welche eine Platte. Musikalisch hat die mit Punk nur noch am Rande zu tun. Im Grunde reiht sich hier ein Hardrock-Klischee an das nächste. Schmutzig und irgendwie breitbeinig eingespielt. Nachlässig, womöglich auch einfach nur schlecht produziert. Solche Sachen wie hier nachzuhören, spielen üblicherweise nur Musiker, die ganze Aussichtslosigkeit ihres Tuns bereits zutiefst verinnerlicht haben. Das ist wie in einem Wildwestfilm. Vier Mann, festgesetzt in einer Schlucht, umzingelt von Abertausenden von Indianern. Was soll man da noch groß sagen? Die Texte, der Gesang, im Unterschied zu sonstigen Alben, kaum verstehbar. Wo ist der Witz, der zugespitzte Zynismus? Wo? Ehrliche Antwort? Auf der Rückseite des Covers. In der optischen Darstellung des Tracklistings. Da liegt der Witz. Ich habe heute ein Scheißgefühl. So liest sich das zunächst ganz oben. Das also ist Titel 1. Welch ein großartiger Titel für das erste Stück eines Albums. Ich wiederhole. Ich habe heute ein Scheißgefühl. Über die Titel Das Böse und Europa geht es dann zu einem Song namens Facebook. Spätestens hier erwartet man, dass Ziegert Gift, Galle und tonnenweise Säure spuckt. So viel Angriffsfläche und so viel Ziegert. Jetzt knallt's. Wetten? Aber die Liedzeilen sind so harmlos, dass man glauben könnte, Frank Ziegert sei inzwischen einer Pfadfindergruppe beigetreten und verfasse augenzwinkernde Protestlieder im Stil von Reinhard May. Darin liegt die Größe dieser Platte. Dass jemand diese Welt irgendwie noch in die Finger bekommen will, mit diesem Vorhaben aber grandios scheitert. Und das so spürbar und, sorry Frank, das nun folgende Adjektiv schätzt du in Zusammenhang mit deiner Person vermutlich überhaupt nicht liebenswert. Also so spürbar und so liebenswert, dass ich mich prompt dabei erwische, das ganze Ausmaß meines eigenen Scheiterns vor und in dieser Welt zu reflektieren. Grab dich selber ein, fordert Ziegert an einer Stelle und hat genau das selber vermutlich längst erledigt. Gerne würde ich es ihm natürlich gleich tun, indem ich die Wand hochgehe und eine Welt betrete, in der ausschließlich Musik von George Fitzgerald läuft. Thank you. die Wände hoch, abwärts. Wortkarg sollte diese Sendung sein. Einfach wortkarg. Wie ein guter Western, in dem vier Reiter festsitzen. Irgendwo in einer Schlucht. Was gibt es da noch groß zu sagen? Dort wie hier, vielleicht dies. Dass Frank Ziegert sich auf seine alten Tage eines Themas annimmt, das ich bisher mit ihm so gar nicht zusammenbringen konnte. Fußball. Der Zündstoff, den der derzeit birgt, passt schon lange nicht mehr in nur ein Pulverfass. Überfall auf einen Vierte-Ligaspieler in Magdeburg. Pflastersteine auf Passanten in Krefeld. Schiedsrichterstreiks wegen fortwährender Schlägereien in Duisburg und Berlin. Aufgeregte Diskussionen um Böller und Bengalos. Und abwärts? Ziegert kann sich hörbar gar nicht genug über einen Begriff amüsieren, der ihm, so möchte man fast glauben, wohl erst kürzlich erstmals um die Ohren geflogen ist, den nämlich der Viererkette. Anderswo formuliert er eher nebulös, ihr werdet ewig Zweiter sein. Das kann nicht wirklich ein Song über Bayer Leverkusen sein. Vizekusen, das Ding ist doch durch, oder? Diese Platte ist definitiv diesseits von allem. Besser noch, sie ist jenseits. Nein, falsch. Jetzt habe ich es. Sie ist abseits. Dafür liebe ich sie. Für all den Schwachsinn hingegen, der wirklich hip ist, empfinde ich nichts weiter als, nun ja, Verachtung. Nehmen wir etwa das neue Album des französischen Duos Justice. Ein musikalischer Brüller ist dieser sogenannte Prog-Elektro schon mal eher nicht. Was dem Fass aber mal so richtig den Boden ausschlägt, ist das die CD-begleitende Vorwort des Managers Pedro Winter. Er parliert darin über die Kopftücher ostdeutscher Hooligans, seine eigene Beerdigung und die hypothetische Frage, was wohl passieren würde, hätten die Bands Soundgarden und Supertramp Sex miteinander. Ja, am Ende käme ein Justice-Song dabei heraus, genau. Wenn wenigstens das der Fall wäre. So aber, zum Teufel mit Justice. Und überhaupt, Justice, Gerechtigkeit, was bitteschön soll das sein? Abwärts. Und das am besten die Wände hoch. Das ist die Lösung. In diesem Sinne, gute Nacht. großer Not, der Viererkette, freut man los.